Schön. Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Dr. Yücel. Ich bin der diensthabende Arzt in der Notaufnahme. Möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie einverstanden? Ja, klar, Hauptsache jemand guckt nach mir, ja. Okay, ich würde gern zuerst einige persönliche Fragen stellen. Dann werde ich Ihre aktuelle Beschwerde kommen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Rainer Hager. Könnten Sie bitte Ihre Vorname und Nachname buchstabieren? Ja, mein Vorname Rainer Ja, und Nachname? und der Nachname Hager. Hager. Und ich bin ein Mann. Okay. Herr Hager. Wie alt sind Sie, Herr Hager? Ich bin 49. Nächstes Jahr werde ich 50. Gut. Und wann sind Sie genau geboren? Am 19. April 1973. Herr Hager, wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie bitte? Ja, ich bin 1,80 Meter und ich wiege so 91 Kilo meistens so. Okay, Herr Hage, was führt Sie zu uns? Ja, ich habe so unglaublich starke Rückenschmerzen. Und zwar also eigentlich so im unteren Rücken, ja. Das strahlt also bis ins rechte Bein rein. Und also das geht an der Außenseite vom Bein runter, zieht das bis zu den Zehen. Und also das wird überhaupt nicht besser. Und die ganze rechte Gesäßhälfte tut mir weh. Und ich kann mich also kaum rühren. Ich konnte heute Nacht fast nicht schlafen. Ich wusste gar nicht, wie ich mich hinlegen sollte. Und wenn ich irgendwie die Position verändern wollte, oh, das war extrem schmerzhaft. Oder auch aufstehen heute Morgen oder auf die Toilette gehen oder so. Oh, das ist alles, tut alles weh. Okay, Herr Hage, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 den stärksten Schmerzen entspricht? Oh, also ich denke, so bei 7, 8 ist es schon. Also das schießt in dem Augenblick, wo ich auch nur mich ein bisschen bewege, Ja. schießt es ordentlich rein, ja. Okay. Und können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie sind die Schmerzen? Drückend oder Das stechend ist, oder nein, das ist so ein brennend? heißes Stechen, so ein heißes brennendes Stechen eigentlich. Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribben in Denn Ja, bei also einem. die kleine Zehe kribbelt so ein bisschen und am rechten Bein außen fühlt sich das wirklich so ein bisschen taub an, ja. Haben Sie Muskelschwächungen bemerkt? Was Können habe ich Sie bemerkt? Muskeln Lärmung oder Schwachungen. Nee, ich habe nur das Gefühl, dass es taub ist, aber also ich könnte da wohl drauf auftreten, aber also es ist so schmerzhaft, dass ich das Bein schone. Okay. Sind die Schmerzen erst einmal aufgetreten oder hatten Sie schon mal diese Schmerzen gehabt. Also ich habe schon eigentlich seit Monaten immer, wenn ich mal ein bisschen mehr körperlich mich belastet habe, habe ich immer mal Rückenschmerzen. Aber gestern, ja, ich habe halt bei mir auf der Terrasse und im Garten ein bisschen aufgeräumt und da habe ich so einen schweren Blumentopf weggehoben. Und da ist es mir so reingeschossen. Ich denke mal, das war wohl der Auslöser. Aber normalerweise ist es immer wieder weggegangen, wenn ich mich ein bisschen wieder geschont habe. Aber jetzt so schießen mir die Tränen in die Augen, wenn ich mich nur ein bisschen bewege. Das sind also wirklich starke Schmerzen, ja. Ich verstehe Sie sehr. Können Sie Ende des Gesprächs die Schmerzen aushalten oder würden Sie ein Ja, wenn ich mich Medikament jetzt nicht einnehmen? viel bewege, geht es ja. Ja, wenn ich hier still sitzen kann, aber sobald ich irgendwie aufstehen muss, wird es schon wieder sehr schmerzhaft, ne? Ja, ich verstehe. Haben Sie gestern einen Blumentopf aufgehoben und dann sind die Schmerzen aufgetreten? Ja, das ist so ein riesiger Kübel, der auf der Terrasse stand. Den habe ich halt versucht zur Seite zu heben. Und da habe ich dann gemerkt, oh, das war zu viel, das, ne? Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Können Sie Wasser halten oder? Da habe ich keine Schwierigkeiten, ja. Haben Sie Schwierigkeiten beim Stuhlgang? Also normalerweise nicht. Ich habe nur so ein bisschen eine Unverträglichkeit. Wenn ich rohe Lebensmittel esse, ja, also rohes Gemüse oder rohes Obst, dann kriege ich leicht Blähungen, aber sonst bin ich eigentlich, habe ich keine Probleme mit der Verdauung. Ist Ihnen eine Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Ja, also ich habe einmal eine Allergie auf Haselnusspollen. Also wenn die Haselnüsse früh blühen im Frühjahr, dann kriege ich ja so tränende Augen und eine verstopfte Nase. Und dann hat man mal festgestellt, dass ich auf Amoxicillin allergisch reagiere. Da habe ich so einen Hautausschlag bekommen. Okay. Hatten Sie einen Unfall? Ein Unfall Ja. jetzt? Ja, Nein, vorher, nein. vor ein, zwei Tagen. Nein, nein, ich habe keinen Unfall gehabt. Ich habe ja im Garten gearbeitet und ne, das habe ich ja gesagt. Ja, Sie haben gesagt, richtig. Haben Sie Fieber oder hatten Sie Fieber? Nein, ich habe zwar nicht gemessen, aber ich fühle mich überhaupt nicht fiebrig. Auch Schwindelig haben Sie keine? Schwindelig ist mir auch nicht. Nein, ich habe Rückenschmerzen. Ja. Haben Sie Schlafstörungen? Können Sie gut Na, also einschlafen heute oder Nacht habe ich durchschlafen? definitiv nicht gut geschlafen, ja, weil mir das beim Liegen wehtat oder beim bisschen Bewegen halt wehtat. Normalerweise, ja, schlafe ich, ja, geht so, sage ich mal. So ganz gut schlafe ich nicht, aber ja. Aber Okay. jetzt heute Nacht war es wirklich schlecht, ja. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt Gewicht abgenommen oder zugenommen? Nein, nein, nein. Okay, Herr Hage, ist Ihnen chronische Erkrankungen bekannt wie Bluthochdruck, Diabetes, Ja, ich Blutzucker bin ja oder seit Cholesterin? Kindheit bin ich schon Diabetiker. Ja, also ich habe eine Insulinpumpe und bin damit eigentlich ganz gut eingestellt, komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Was ich habe, ja, also ja, irgendwann kriegt man das halt ein bisschen hohen Blutdruck und auch die Blutfettwerte sind seit ein paar Jahren ein bisschen erhöht. Dann nehme ich aber Medikamente. Ne? Dann nehme ich Atorvastatin Wie wegen der Blutfettwerte viel und Milligramm? bitte? Wie viel Milligramm Atorvastatin nehmen Sie ein? Oh, was steht da drauf? Ich meine 10, dann nehme ich eine am Abend. Okay. Und haben Sie noch anderen Vorerkrankungen? Ja, vor 1,5 Jahren hatte ich meinen Hörsturz und da habe ich jetzt immer noch so ein bisschen Ohrgeräusche. Das ist ein bisschen störend. Gegen Hörsturz nehmen Sie einige Medikamente? Wegen des Tinnitus, ja, dann nehme ich Tebonin 120 ein. 120. Einmal täglich. Ja, und wegen des Blutdrucks nehme ich Mikades Plus. Dann nehme ich eine morgens und eine abends. Wie viel Milligramm? Können Das Sie ist bitte 40 mir zu sagen? 12,5. 40, 5, 40 Zu und 12,5. 40 zu 12,5. Da ist noch irgendein 12,5. anderer Ja, Wirkstoff mit drin. richtig. Und haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Nee, sonst, also langt ja auch mehr als genug, ne? Okay. Leiden Sie an Typ 1 Diabetes mellitus? Ja, natürlich. Ja, ich habe das ja Ja, seit natürlich. Kindheit. Und wie viele Einheiten Insulin bekommen Sie Ja, täglich? das müssen Sie auf meiner Liste angucken. Die Insulinpumpe stellt sich ja automatisch ein, ne? Automatisch, ja, okay. Herr Hage, sind Sie schon mal operiert worden? Nee, operiert worden bin ich noch nicht, nein. Okay. Ich würde gerne einige Fragen über Ihre Familie stellen. Sind Ihre Eltern am Leben? Meine Eltern leben noch beide, Ja, ja. ablebensnot. Ist bei Ihnen einige Vorerkrankungen bekannt? Ich weiß nur, dass mein Vater Hüftprobleme hat. Der hat also eine Hüftveränderung. Steht im Raum, dass der irgendwann mal ein künstliches Gelenk bekommt. Und meine Mutter hat irgendwie so Augenprobleme. Da so Makula-Veränderungen. Da ist sie aber auch in Behandlung. Und haben Sie noch anderen Vorerkrankungen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, wahrscheinlich haben die auch ein bisschen hohen Blutdruck, was ja jeder ungefähr hat Ja, im Alter, ne? wahrscheinlich, ja. Haben Sie Geschwister, Herr Hage? Geschwister habe ich nicht, nein. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben 2 Söhne. Sind beide gesund? Die beiden Jungs sind gesund, ja, zum Glück. Zum Glück, ja. Gott sei Dank. Und leben Sie mit Ihrer Familie zusammen? Wir leben alle zusammen, ja. Okay, Herr Hage, rauchen Sie? Ah, rauchen kann man das fast nicht nennen. Eigentlich ist das nur so, dass ich bei der Arbeit nach dem Essen mit den Kollegen eine Zigarette rauche und dann auch nach Feierabend eine. Also das sind nur so 2, 3 Zigaretten am Tag, aber das mache ich schon ewig lange, ja. Seit wann brauchen Sie? Ach, das ist schon so 15 Jahre oder so. Habe ich irgendwie mit dem Job, habe ich das angefangen, damit ich mit den Kollegen zusammen, ja, vor die Tür gehen kann, ne? Okay. Herr Hage, trinken Sie regelmäßig Alkohol? Ja, ein Glas Wein am Tag trinke ich wohl. Und hatten Sie Kontakt mit Drogen? War schon Schon mächtig mal. lange her, aber ich habe natürlich in meiner Jugend mal Haschisch probiert und aber das war also relativ wenig, dass ich das mal ausprobiert habe. Okay, Herr Hage, ich bin mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen oder wollen Sie etwas hinzufügen? Ja, ich habe Ihnen ja ich viel erzählt. Für mich ist jetzt nur wichtig, was kann man gegen diese Schmerzen machen? Ja, woher kann das kommen, dass das so heftige Schmerzen sind? Ne? Dass die gar nicht besser werden. Ja, ich verstehe Sie sehr. Das ist wahrscheinlich wegen einer Bandscheibenvorfall. Oh, das Aber wäre aber schlecht. ja, das Das ist geht ja da. von alleine nicht weg, oder? Ja, mit Medikamente kann das manchmal weg. Aber zuerst sollten wir einige weitere Untersuchungen durchführen. Wir Na, müssen vielleicht ist es ja was anderes. Das wäre ja gut, ja. Ihre Bandscheiben durch MRT oder CT sehen, gucken und danach eine Diagnose feststellen. Ja, das erklären Sie mir dann, was CT und MRT ist, ne? Ja, ich würde gerne erklären. CT und MRT wie gleiche Untersuchungsmethode, die sind moderne Untersuchungsmethode und mit Hilfe dieses Untersuchung können wir die von Körper und Organen gut sehen. Das ist Ah ja, okay. eine Beim moderne und Röntgen sieht man ja nur die Knochen, ne? ja, mit Röntgen können wir nur Knochen sehen, aber mit Magnetresonanztomographie können wir alle Nerven, alle Gewebe und Organen und auch Gehirn können wir gut beurteilen. Ah ja, Bei ja. dieser Aber jetzt Untersuchung, gucken wir hier nach dem Rücken, ne? Wir gucken nicht nach dem Kopf, ne? ja, natürlich, wir Okay. gucken Ihr Rücken. Bei dieser Untersuchung müssen Sie sich auf eine Liege legen, die Sie langsam in das MRT-Gerät hinein. Ist man in so einer Röhre drin, ne? Ja, ein wie Röhre. Während in dieser Untersuchung sehr wichtig, Sie sollten beruhigen und ohne bewegen. Bei MRT-Untersuchung treten auch starke Geräusche auf. Daher geben wir Ihnen auch einen Gehör. Ein Gehör? Oh, jetzt steht mein Bild. Bin ich ausgestiegen oder sind Sie ausgestiegen? Hören mich die anderen? Hörschutz, richtig? Ich kriege einen Gehörschutz, richtig? Ja, Ja. wir geben Ihnen einen Gehörschutz. Diese Untersuchung dauert 20 oder 30 Minuten. MRT ist eine ohne strahlende Untersuchung. Ah, das ist ja interessant, ja. Und können wir das jetzt dann gleich machen? Oder muss man da erst ein paar Tage warten? Ja, ich muss mit unseren Kollegen sprechen. Wahrscheinlich können wir Notfall ein MRT durchführen. Ah ja, das wäre ja gut. Okay. Gut, dann habe ich keine weiteren Fragen. Okay, vielen Dank. Haben Kollegen oder Kolleginnen Fragen? Also ich denke, Ihr Status und treiben Sport, die sind fehlt noch, oder? Was fehlt? Impfstatus, Impfungen. Ach, Impfung, ja. Ja, gut, okay. Und Ja. Sport, treiben Sie Sport. Ach so, ja, natürlich macht er keinen Sport. Doch, doch, der macht ja ein bisschen was im Garten, ne? Der arbeitet ein bisschen was im Garten und hin und wieder fährt er mal Fahrrad. Und natürlich ist er gegen Corona geimpft, ja. Gegen die Schmerzen haben Sie irgendwelche Medikamente eingenommen? Nein, er hat keine eingenommen, weil er gehofft hat, dass das schnell wieder weggeht. Was machen Sie beruflich? Ich bin Ingenieur. Was für Ingenieur? Maschinenbau. Haben Sie Probleme? Okay. Haben Sie Probleme beim Ihre Füße zu abheben? Nee, hat er nicht. Er hat nur Schmerzen. Und also es kribbelt in dem Fuß, also in den Ja. Zehen. Und er belastet nicht, weil er Schmerzen hat. Ne? Okay. Können wir anfangen damit? Also Ja. vielleicht noch etwas. Sie haben schon gestellt, dass Allergie. Aber Allergie hat er gefragt. ja, gefällt, aber man Amoxicillin? muss, ich denke, kann man auch wiederholen, haben Sie eine Kontrastmittelallergie, weil Sie Ach ja. Ja, stimmt. Nee, also er hat nur Amoxicillin und Haselnusspollen als Allergien angegeben. Und Kontrastmittelallergie ist nicht bekannt. Weiß ich nicht, ob man da noch mal irgendwie vorher was testen muss. Gut, können wir los oder nicht oder wohl? Eine Ja, können. Frage, Kollegen. Sind Sie Stress ausgesetzt im Arbeit oder im Haus? Eigentlich nicht, nö. Dankeschön, das war's. Bitte schön, Mehmet. Hallo, guten Abend, Frau Oberärztin. Guten Abend, ja. Wenn Sie Zeit haben, würde ich gern Ihnen unseren neuen Patienten vorstellen. Ja, gerne, nur mal zu. Herr Reine Hage ist ein 49-jähriger Patient, der sich bei uns wegen seit gestern starke Schmerzen im Lumbalbereich vorgestellt hat. Er berichtete, dass die Schmerzen in rechte Bein bis Sehne strahlen würden. Die Schmerzintensität würden mit 7 bis 8 auf Schmerzskala bewertet. Außerdem berichtete er, dass die Schmerzen stechend und brennend seien. Darüber hinaus klagte er über Paresthesie in erster In der kleinen Zehe. klein oder In der kleinen großen Zehe, nicht in der großen Zehe. In der kleinen Zehe hat er gesagt. Kleinsee, okay. Kleinsee. Außerdem habe er eine Hypoästhesie in rechte Bein Seit Monaten habe er bei Belastung ähnliche Beschwerden gehabt. Gestern seien die Schmerzen nach einer Blumentopf aufzugehoben aufgetreten. Bei ihm sei eine Haselnuss-Pollenallergie bekannt, die sich durch Nasokonjunktivitis äußert. Und auch bei ihm eine Amoxicillin-Allergie bekannt, die mit Exanthem äußert, die sich mit Exanthem äußert. Mhm. An Vorerkrankungen leide er an Diabetes mellitus Typ 1 und arterielle Hypertonie sowie Hypercholesterinämie. Er nehme regelmäßig Mikardis Plus 2x540 und 12,5 Milligramm und 10 Milligramm Atorvastatin und außerdem nehme er Insulinpumpe oder verwende er eine Insulinpumpe. Okay. Habe er Insulinpumpe. Außerdem habe ich eine Hörsturz, ein Tinnitus gehabt. Dagegen nehme ich Tebonin 120 Milligramm täglich. Er sei noch nie operiert worden. In Familienanamnese fanden sich beim Vater beim Vater eine TEP-Operation wegen Coxarthrose und bei der Mutter Makuladegeneration und arterielle Hypertonie. Er sei verheiratet und habe zwei Söhne, wohne er mit ihrer Familie zusammen. Seine Familie zusammen. Er rauche seit 15 Jahren zwei oder drei Zigaretten täglich und trinke ein Glas Wein auch täglich. Außerdem berichtete er, dass er als jung war, ein oder zweimal Drogen konsumiert habe. Was für welche? Haschisch oder Mariona. Oder. Gut. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten Lombardiskopathie hin. Lombardiskopathie hin. Als differenzielle Diagnose kommen Spinal Stenos, auch Arthrose oder Coxarthrose, Knochenprobleme und Myalgie oder Muskeln Spannung in Betracht. Was machen Sie diagnostisch? Ja, als erste Maßnahme würde ich körperliche Untersuchung durchführen. Ja, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, ich Ich beachte die Muskelkraft und Sensibilität, auch Sehnenreflexe und auch Sensibilität und Kraftlosigkeit sollte ich beachten. Ja, wo genau testen Sie das? Ja, in den Armen, beide, in den Ohren? In beide Beine. In den beiden Beinen, ja, genau. Das wollte ich wissen. Gut. Gut, was gucken Sie noch? Ja, ich bin wieder da. Zur weiteren Abkühlung sollten die folgenden durchgeführt werden. Die folgenden Untersuchungen. Ja, folgenden Untersuchungen durchgeführt werden. Magnetic Resonance Tomography. Ultraschall, abdominal Ultraschall und auch Röntgen, ja, Röntgen, zwei Ebenen durchgeführt werden. Ja, warum wollen Sie Röntgen? Ja, durch Röntgen können wir Knochen besser beurteilen. Ja, um eine Fraktur auszuschließen. Ne? Ja, genau. Können wir eine Fraktur ausschließen, richtig. Gut, ja. Was würden Sie für Laboruntersuchungen anstreben? Beim Laboruntersuchung sollten CRP, die anderen Entzündungsparameter, Blutsenken, Geschwindigkeit, CRP, Blutbild durchgeführt werden. Okay, gut. Und wenn sich das jetzt bestätigt, dass er tatsächlich einen Bandscheibenvorfall hat, einen Prolaps, was wäre dann die Therapie? Sollte meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten zuerst nonsteroidal antiinflammatoire Medikamente verschreiben und ich empfehle ihn Physiotherapie und Schonung einige Tage. Danach würde ich wieder Kontrolluntersuchung empfehlen. Ja, okay. Und wenn das überhaupt nicht besser wird, was wäre dann nochmal so ein nächster Schritt? Besser wird? Oder was wäre die Maximalbehandlung, sagen wir so? Ja, Maximalbehandlung. Der Patient sollte immer Achtung bei Belastung. Sie sollten keine schweren Dinge aufhalten, aufheben. Der wird seine Schmerzen, nee, Moment. Der wird seine Schmerzen nicht los, ja? Also das konservative Vorgehen hilft nicht. Was ist dann die letzte Option? Ja, letzte Option ist operative Behandlung. Ja, genau. Wenn die Schmerzen nicht nachlassen wird, würden wir den Patienten operieren. Operieren, genau. Ja, sehr gut. So wie das, wie der seine Schmerzen beschrieben hat, welcher Nerv ist betroffen? Ja, wahrscheinlich L4 und L5, zwischen L4 und L5 Bandscheibenvorfall gibt es. Das ist ja, Sciatic-Nerv und Tibialnerv. Ja, also hier war hier, also ich, ne, Ich habe eine Angabe hier, das Ischias nach. Ich weiß nicht, ob das irgendwo eine Angabe ist. Ischiadik, richtig. Ischiadik, genau. Ja, genau. Gut, ja, dann bin ich gespannt, was beim MRT rauskommt und beim Röntgen. Hoffen wir, dass wir dem Patienten helfen können. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden über Ihre Ergebnisse. Okay, alles klar. Vielen Dank. Gut. Vielen Dank. Ja. Das war alles da. Sprachlich gab es ein paar Sachen, wo ich intervenieren möchte. Ja, ganz am Anfang haben Sie was gesagt, und da denke ich immer, so als echter Patient würde ich zusammenzucken. Wenn mir jemand sagen würde, zuerst möchte ich Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen. Das meinen Sie eigentlich gar nicht, ja? Sie möchten ja keine persönlichen Fragen stellen, sondern Sie möchten Fragen zur Person stellen. Ja? Eine persönliche Frage ist eine höchst private Frage, ja? So, und da will ich natürlich erstmal nicht rausrücken, ja? Also was weiß ich, die Frage nach Stress ist vielleicht eine persönliche Frage, ja. Aber also wenn man mich nach meinem Namen und meinem Geburtsdatum fragt, dann ist das die Frage nach meinen persönlichen Daten, ja. Und das ist ein kleiner Unterschied. Okay. Ich gehe einfach mal nach meinem Zettel vor. Der Vater hatte noch keine Hüft-TAP. Der hat nur gesagt, der hat Probleme mit der Hüfte und da ist ein Hüft-TAP geplant. Geplant. Ist also noch nicht gemacht. Ja. Okay. Was ich süß fand, die Schmerzen strahlen bis zu den Zähnen. Nein, natürlich nicht bis zu den Zähnen, sondern bis zu den Zehen. Ja? Zehen. Also die Zähne sind hier diese hier, ne? Das sind die Zähne, das sind die Zehen. Beim zweiten Mal haben sie es aber richtig gesagt. Ja. Ja. Aber ja, dann ist mir aufgefallen, ja, wie sie den Hergang praktisch geschildert haben, wie es zu den Schmerzen gekommen ist. Das ist immer ein bisschen eine Schwachstelle bei ganz vielen Gesprächen. Immer wenn es um einen Unfall geht oder um so ein Auslöser-Ding. Ja? Da gibt es sehr diffuse Sachen. Und sie sagen, die Schmerzen sind nach einem Blumentopfheben aufgetreten. Ja, das ist nicht ganz verkehrt, aber was sehr wichtig ist, der Patient hat einen riesigen Blumenkübel verschoben, ja, und er war draußen im Garten, kalt, ne, und hat eine ungewöhnliche Bewegung gemacht, ja, und eine ungewöhnliche Belastung. Das müsste man vielleicht ein bisschen anders beschreiben, ja, dass man eben sagt, der Patient hat geschildert, dass er bei der Gartenarbeit einen sehr schweren Blumenkübel verschoben hat und danach seien die Schmerzen eingeschossen. Ne? Also da einfach ein bisschen ruhig einen ganzen Satz draus machen und nicht versuchen, das in irgendwie so eine Kurzformel reinzubringen. Und dann für mich der Klassiker, der Unterschied zwischen einem punktuellen Ereignis und einer andauernden Erkrankung. Der Patient hatte vor 1,5 Jahren einen Hörsturz. Das ist ein Punkt. Ja? An einem Zeitpunkt hatte er den Hörsturz. Und davon ist ihm geblieben ein Tinnitus. Den Tinnitus hat er ja dauerhaft. Den wird man ja nicht so leicht los. Ja? Also seit diesem Ereignis hat er den Tinnitus. Ja? Das eine ist ein Punktereignis, das andere ist ein andauerndes Ereignis. Immer wieder sprachlich eine kleine Hürde, da den Unterschied zu machen. Okay. So, aber ich glaube, jetzt bin ich auch wirklich am Ende. Mehr habe ich wirklich nicht zum Maul. Von der ganzen Vollständigkeit der Fragen und Vollständigkeit der Schilderung, denke ich mal, war das gut. Vielleicht war es noch nicht so ganz flüssig, sagen wir mal. Einfach vielleicht noch mal ein bisschen üben, so fortlaufend einen Text zu sprechen. Dazu hilft tatsächlich immer wieder eine sehr ordinäre Methode: laut vorlesen. Ja? Lesen Sie Ihre eigenen Berichte, die Sie geschrieben haben, laut vor. Ja? Dann kriegen Sie Fluss in Ihre Sprache und dann stockt das nicht so zwischendurch. Ne? Okay, ja. Nur so als Empfehlung. Vielen Dank. Gut.